2000 Jahre hinweg hielten jeden Feind sie stand. Unsere Vorväter im letzten Kampf für ihre Volk und Vaterland. Ihre stolzen Söhne nur die wahren Werte erben. Das war der Widerstand.